Geruch von frisch gemähter Wies. Alles, was ich tut, das ist ein Bubelago fliegt. Ich weiß nicht, wo er herkommt, weiß nicht, wohin er zieht. Wenn ich schützen muss, dass ich gehen muss, damit so viel lieb. Versteht, der sieht, wie es in meinem Herz vorgeht.